Mit einer gesetzgeberischen Großtat, König Karls, müssen wir uns etwas ausführlicher beschäftigen. Es handelt sich um das berühmte Königswahlgesetz von Nürnberg-Metz aus dem Jahre 1356, genannt die Goldene Bulle. Eigentlich geschah damals etwas Ungeheuerliches, etwas, was dahin angeblich Unerhörtes und nie Dagewesenes. Zum ersten Mal erscheint nämlich in der gefälschten deutschen Geschichte ein geschriebenes Reichsverfassungsgesetz. Wer wüsste nicht aus der Geschichte, dass die deutschen Könige und Fürsten des Mittelalters so ganz im Gegensatz zu den klugen Universalpäpsten auf Geschriebenes gar keinen Wert legten. Angeblich scheuten alle mittelalterlichen Herrscher Geschriebenes wie Teufelswerk. Es war schon von den deutschen Königen viel verlangt, dass sie Urkunden für andere ausstellen sollten. Am liebsten hätten sie überhaupt keinen Schreiberling für solche unnütze Zeitverplemperei um sich geduldet. Wenn schon geschrieben werden muss, dann aber nur das Allernotwendigste. Register und Archive sollen wir deutschen Könige anlegen lassen. Wir Könige denken gar nicht an solchen Unsinn. Mögen sich die dummen Päpste mit solchen unnützen Dingen plagen, wir nicht. Also sprachen alle deutschen Könige des Mittelalters, vorausgesetzt natürlich, dass man treuherzig der Geschichte aufs Wort glauben will. Und so geschah es denn, dass bis auf die Zeit König Karls noch immer kein geschriebenes Reichsgesetz über die deutsche Königswahl existierte. Der Pfaffenkönig hat in Nürnberg und Metz kein von Grund auf neues Wahlgesetz erlassen, belehrt uns die Überlieferung. So fand er angeblich bezüglich der namentlich festgelegten 7 Kurfürsten bereits eine feste Tradition vor. Es mussten nur noch gewisse Unsicherheiten, wie sich solche unter anderem infolge der üblichen Erbteilungen bei den weltlichen Kurstimmen herausgestellt hatte, aus der Welt geschafft werden. Uns interessiert vor allem die Frage, ist die Überlieferung der Goldenen Bulle, so wie sie in den erhaltenen Exemplaren vorliegt, echt oder gefälscht? Zuerst eine Vorfrage. Kann die Überlieferung des Gesetzwerkes überhaupt echt sein? Da ja das Gesetz im Jahre 1356 erlassen sein soll, so ist es vor der Epoche der großen Fälschungsaktion entstanden. Das besagt aber, dass die Goldene Bulle unbedingt durch die Hände der Väter der bald nachher einsetzenden Fälschungskampagne gegangen sein muss. Sollte nun ausgerechnet im vorliegenden Falle die ursprüngliche Überlieferung unangetastet geblieben sein? Darf man demnach von vornherein mit höchster Wahrscheinlichkeit vermuten, dass die vorliegenden Exemplare der Goldenen Bulle Fälschungsfabrikate sind, so wird diese Vermutung zur Gewissheit, wenn eben gewisse Eigentümlichkeiten nur aus der Annahme der Verfälschung erklärt werden können. Von der Goldenen Bulle sind als die ältesten Ausfertigungen folgende Exemplare erhalten: B. Das sogenannte Böhmische aus der Reichskanzlei und 4 kurfürstliche, nämlich T. Trier, C. Köln, M. Mainz und P. Pfalz. Dazu kommen noch 2 weitere Exemplare, nämlich F. Frankfurt und N. Nürnberg, die aber aus etwas späterer Zeit stammen und Abschriften von B. darstellen sollen. Betrachten wir erst einmal die einzelnen Exemplare für sich, so fällt im Einzelnen Folgendes auf. T und C haben zahlreiche Rasuren. Sie sind also nachträglich systematisch durchkorrigiert worden, was ja bei Schriftstücken in der Ordnung ist. Aber in C sind sonderbarerweise gerade die konsequent durchgehenden Fehler stehen geblieben, wie auch manche schwer zu korrigierenden groben Missverständnisse. Der Korrektor von C verfuhr also nach dem Grundsatz, die kleinen Diebe hängen, die großen laufen lassen. Dabei sind die Abweichungen des Textes in C manchmal direkt sinnlos. Und wie steht's mit den anderen Exemplaren? P ist durch die Willkür des Abschreibers vielfach entstellt. Seite 452. In M ist nicht selten ein Wort ausgelassen, also auch der Schreiber von M hat flüchtig gearbeitet. Wenn hier unzweifelhaft Flüchtigkeit die Schuld trägt, so fällt es doch sehr auf, dass an zahlreichen anderen Stellen M und T gemeinsam die gleichen Lücken zeigen. Seite 103. Wie der Leser bereits jetzt sieht, ist ein Hauptcharakteristikum aller kurfürstlichen Ausfertigungen die Fehlerhaftigkeit, und zwar eine Fehlerhaftigkeit, die merkwürdige Verbindungsfäden von einem Exemplar zum anderen zieht. Vom Schreiber Zö hören wir noch, dass er einen nur durch Flüchtigkeit vielfach, aber nie sinnentstellend veränderten Text schrieb, Seite 451. Hier halten wir nun unwillkürlich ein, denn was haben wir da soeben gelesen? Veränderungen des Textes durch Flüchtigkeit, die aber sinnvoll ist? Welch wunderliche Psychologie des Schreibers von C. Dem Leser meiner Schriften ist solche Paradoxpsychologie allerdings nichts Neues mehr. Er weiß auch, was dahinter steckt. Die Väter der Fälschungsaktion nämlich. Und nun das am sorgfältigsten angefertigte Exemplar, das böhmische B. Auch dies ist nicht ganz fehlerfrei. Wir hören da, zwei der kurfürstlichen Exemplare, M und P, stehen B näher, mit dem sie namentlich einige auffallende Fehler gemein haben, welche die beiden anderen kurfürstlichen Exemplare C und T vermeiden. Vergebens haben die Forscher über die Rätselfrage gegrübelt, wie sah denn nun die Urschrift der Goldenen Bulle aus, von der doch alle erhaltenen Exemplare Abschriften sein müssen? Oder ist vielleicht B das Original? Nein. Obwohl beispielsweise M und P mit gewissen Texteigentümlichkeiten dem böhmischen Exemplar B sehr nahe stehen, können beide doch nicht aus diesem B abgeleitet sein. Das heißt, B kann nicht die unmittelbare Vorlage für die Kopien M und P gewesen sein, da sie im Einzelnen doch zu oft von diesem Text abweichen. Seite 176. Die textliche Verwandtschaft der erhaltenen Exemplare, die doch alle letzten Endes von der Urschrift abstammen, also im Wortlaut bei sorgfältiger Abschrift sich gleichen müssen, ist eine ganz verzwickte. Nach Zeumer stehen bezüglich der Abweichungen der Texte M und B zusammen gegen C und T. Lindner findet nun aber, dass keineswegs M und P, sondern M und T näher verwandt sind. Dieser Forscher hat noch weiter über die textliche Verwandtschaft aller Handschriften der Goldenen Bulle Beobachtungen angestellt und erklärt, auffallenderweise hält aber auch C in einzelnen Stellen zu M und T gegen P und B. Endlich machen auch M, T, P, C zusammen gegen B Front. Seite 104. Nicht gerade kurz und bündig ausgedrückt heißt das, dass nicht nur keins der überlieferten Exemplare als das eigentliche Original der Goldenen Bulle gelten kann, sondern auch, dass weder zu Nürnberg noch zu Metz irgendein Text vorhanden war, der auch nur in dem Sinne die Bedeutung eines Originals gehabt hätte, dass er offiziell als der allein Maßgebende angesehen und als solcher in der kaiserlichen Kanzlei bei Abschriften zugrunde gelegt wäre. Mindestens zwei verschiedene Texte wurden zur Herstellung des sogenannten böhmischen, der vier kurfürstlichen Exemplare verwendet. Seite 178.